Anna soll mir das Frühstück bringen. Er will, dass Anna ihm das Frühstück bringt. Das ist unmöglich. Das wäre neu. Ich will doch sehen, was für Leute im Nebenzimmer sind und wie vergrubert diese Störung mir gegenüber verantwortet wird. Wollen Sie nicht lieber hier bleiben? Ich will weder hier bleiben noch von Ihnen angesprochen werden, solange Sie sich mir nicht vorstellen. Es war gut gemeint. Ja, was wollen Sie denn? Ich will doch vergrubert. Nein, Sie dürfen nicht weggehen. Sie sind ja verhaftet. Es sieht so aus. Und warum denn? Wir sind nicht dazu bestellt, Ihnen das zu sagen. Und Sie werden alles zur rechten Zeit erfahren. Wie kann ich denn verhaftet sein? Und gar auf diese Weise? Solche Fragen beantworten wir nicht. Sie werden sie beantworten müssen. Hier sind meine Legitimationspapiere. Zeigen Sie mir jetzt die Ihrigen und vor allem den Verhaftbefehl. Dass Sie sich in Ihre Lage nicht fügen können und dass Sie es darauf angelegt zu haben scheinen, uns nutzlos zu reizen. Glauben Sie uns, die wir Ihnen jetzt wahrscheinlich von allen Ihren Mitmenschen am nächsten stehen. Hier sind meine Legitimationspapiere. Was hören uns denn die? Sie führen sich Ärger auf als ein Kind. Was wollen Sie denn? Es gibt keinen Irrtum. Unsere Behörde sucht doch nicht etwa die Schuld in der Bevölkerung, sondern wird von der Schuld angezogen und muss uns Wächter ausschicken. Es ist so. Das ist Gesetz, und ihm ist einen Irrtum. Dieses Gesetz kenne ich nie. Desto schlimmer für Sie. Es besteht wohl auch nur in Ihren Köpfen. Sie werden es zu viele bekommen. Er gibt zu, er kenne das Gesetz nicht und behauptet gleichzeitig schuldlos zu sein. Du hast ganz recht, aber ihm kann man nichts begreifen. Hören Sie nicht zu Ihrer Vorgesetzten. Denn er es wünscht nicht früher. Und nun rate ich Ihnen, sich ruhig zu verhalten und darauf zu warten, was über Sie verfehlt werden wird. Zerstreuen Sie sich nicht, sondern sammeln Sie sich. Es wäre eine große Anforderung, wenn an Sie gestellt wird. Der Aufseher ruft Sie. Endlich! Was fällt euch ein? Ihr Hemd wollt ihr vor den Aufseher? Er lässt euch durchprügeln. Und uns will. Lass mich zum Teufel. Es hilft nichts. Lächerliche Zeremonie. Es muss ein schwarzer Rock sein. Es ist doch nicht die Hauptverhandlung. Es muss ein schwarzer Rock sein. Wenn ich dadurch die Sache beschleunige, soll es mir recht sein. Josef K., Sie sind durch die Vorgänge des heutigen Morgens wohl sehr überrascht. Gewiss, ich bin überrascht, aber ich bin keineswegs sehr überrascht. Nicht sehr überrascht. Sie missverstehen mich vielleicht. Ich meine, ich bin allerdings sehr überrascht. Aber man ist, wenn man 30 Jahre auf der Welt ist, gegen Überraschungen abgehärtet. Ich kann mich wohl setzen. Es ist nicht üblich. Ich will nicht sagen, dass es Spaß ist, andererseits, aber kann die ganze Sache auch nicht viel Wichtigkeit haben. Ich folgere das daraus, dass ich angeklagt bin, aber nicht die geringste Spur auffinden kann, wegen derer man mich anklagen könnte. Aber das ist nebensächlich. Die Hauptfrage ist, von wem bin ich angeklagt? Welche Behörde führt das Verfahren? Sind Sie Beamter? Ein oder keine Behörde? Sie befinden sich in einem großen Irrtum. Dieser Herr hier und ich sind für Ihre Angelegenheiten vollkommen nebensächlich. wissen von ihnen fast nichts. Sie sind nur verhaftet, nichts weiter. Das hatte ich ihnen mitzuteilen, habe es getan und auch gesehen, wie sie es aufgenommen haben. Vielleicht haben die Wächter etwas anderes geschwätzt, dann ist es eben nur Geschwätz gewesen. Und machen Sie keinen solchen Lärm mit dem Gefühl Ihrer Unschuld. Sie stellen nicht gerade einen schlechten Eindruck, den Sie im Übrigen machen. Damit ist es für heute genug. Und wir können uns verabschieden, allerdings nur vorläufig. Sie werden wohl jetzt in die Bank gehen wollen. In die Bank? Ich glaubte, ich wäre verhaftet. Wie kann ich denn in die Bank gehen, da ich verhaftet bin? Ach so, Sie haben mich missverstanden. Sie sind verhaftet, gewiss. Aber das soll Sie nicht hindern, Ihren Beruf zu erfüllen. Angenommen, dass Sie in die Bank gehen wollen. Ich zwinge Sie nicht, in die Bank zu gehen. Ich hatte nur angenommen, dass Sie es wollen. Sie sollen auch in Ihrer gewohnten Lebensweise nicht behindert sein. Das Verhaftet sein nicht sehr schlimm. Ich meine es niemals. Es scheint aber dann nicht einmal die Mitteilung der Verhaftung sehr notwendig gewesen zu sein. Es war meine Pflicht. Eine dumme Pflicht. Mag sein. Verhaftet, nichts weiter. Wohl viel Arbeit gemacht. Wieso denn? Ich meine die Männer, die heute früh hier waren. So, das hat mir keine besondere Arbeit gemacht. Oh, Arbeit hat es gewiss gemacht, aber es wird nicht wieder vorkommen. Oh, sie so vertraue ich mich, mir einen Tag lang, kann ich Ihnen ja eingestehen, dass ich ein wenig entschuldigen, dass ich heute Ihr Zimmer in Anspruch genommen habe. Es ist nicht nötig, Herr K. Es ist schon alles in Ordnung gebracht. Sehen Sie selbst. Das Fräulein kommt auch spät nach Hause. Wie mein junger Leute sieht. Gewiss, gewiss, es kann aber zu weit gehen. Was kann es? Wie sehr? Ich kenne das Fräulein sehr gut. Es ist Doch schon Prinzess ein wenig helfen können. Das könnte sein, warum denn nicht? Ich verwende dir meine Kenntnisse. Ich meine es im Ernst. Aber wenn ich Ratgeber sein soll, müsste ich wissen, worum es sich handelt. Das ist eben Haken. Das weiß ich selbst nicht. Wir sind in Bethlehem, ist nur eine halbe Stunde, und wir werden also auch eine Wache vor dem Hause. Hallo! Zimmermaler! Nein, so der Kokor ist eine große Wahl! Ausgang. Scheißende Weg. Ich Ich werde ihn verfehlen. Es gibt hier so viele Wege. Halt, komm zu. Es sind ja hier überall Büros. Wenn Sie nicht allein zurückgehen wollen, warten Sie hier. Nein, nein, ich werde nicht warten. Thank you. mich hier. Thank you. schon weggehen sollen, und zwar schon bei meinem Eintritt, und zwar schleunigst. Ich bin ungeduldig, das ist richtig, aber diese Ungeduld wird am leisten dadurch zu beseitigen sein, wenn sie uns verlassen. Wenn sie aber vielleicht hergekommen sind, um zu studieren, ich hörte, dass sie Student sind, so will ich ihnen gerne Platz machen und mit der Frau weggehen. Man hätte ihn nicht so frei herumlaufen lassen sollen, es war ein Missgriff. Der Untersuchungsrichter ist manchmal unbegreiflich. Unnützer Redner, nun kommen Sie. Ach so, nein, die bekommen Sie nicht für Rücksicht.